Peace up. A-Town down. Yeah. Okay. Get a little VI, keep it down on the low key. She know how it feels. I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. DJ. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody. I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it. Stop playing, now you know that I'm with it. What you acting shy for? So, herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast zum Thema Digital Music Production. Beziehungsweise Digital DJing, eher gesagt. Mein Name ist Raman, ich nenne mich DJ Ray und bin Hobby-Musiker, Hobby-DJ und mein Traum wäre es, für Hochzeiten oder Feiern jeglicher Art aufzulegen. Ich habe mich so ein bisschen auf den Bereich Hip-Hop, R&B und orientalische Musik spezialisiert und wie ich arbeite, wie ich alles mache und so weiter und so fort, möchte ich euch ein bisschen erklären, denn dort gibt es einige sehr geile Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Zugänglichkeit für Blinde und Sehbehinderte. Ich habe einleitend ein bisschen Musik gemischt, um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, wie sich das am Ende anhören kann, wenn man als Blender Musik macht, als DJ meine ich. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen erklären, wie das Ganze abläuft. Zu meinem Setup, ich benutze ein MacBook Pro. Darauf läuft eine Software, die nennt sich Algorithm DJ Pro. ist von der deutschen Firma Algorithm GmbH geschrieben worden und ist zweimalige Gewinnerin des Apple Design Awards für besonders gelungene Apps. Sowohl für den iOS-Bereich als auch für den Mac wurde die App ausgezeichnet und das 2 Jahre hintereinander. Das hat sonst keine andere Firma geschafft, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall ein sehr großes Lob auch von mir. Und ja, wie die ganze Software aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch ein bisschen erklären. Dazu drehe ich jetzt ein bisschen den Lautstärkeregler meines Kopfhörerkanals hoch, weil VoiceOver ausschließlich auf diesem Kanal zu hören ist. Also was ich euch jetzt geschickt habe durch den Master Out, das ist VoiceOver frei. Und so muss das ja auch sein. Also auf der Tanzfläche möchte keiner VoiceOver-Befehle hören. Genau, deshalb drehe ich jetzt die Lautstärke ein bisschen hoch und lasse euch einfach mal durch das Mikrofon daran teilhaben, was VoiceOver mir so mitteilt. Außerhalb Wiedergabeliste, Wiedergabelisten. English Hip-Hop, ausgeleert. So, ich fange mal ganz links oben an. Wir kennen das vom Mac, dass man ganz als erstes den Punkt schließen. Taste zum Minimieren, Taste Vollbildmodus, Symbolleiste, Mediathek. Und so weiter und so fort hat. Und ich lasse jetzt einfach VoiceOver mal alles vorlesen und gehe dann später drauf ein, ja? Schließen-Taste. Taste zum Minimieren. Taste Vollbildmodus. Symbolleiste. Mediathek. Mediathek. Vertikaltrenner. Wiedergabelisten. Vertikaltrenner. English Hip-Hop. 152 Titel. Kompakt-Grid. Regular-Grid. Collection. Leer. Feld. Wiedergabelisten. English Hip-Hop. Wiedergabeliste. Zeile 147 von Vertikaltrenner. Du befindest dich derzeit auf. Bis hierhin soll es erstmal genügen. Das ist nämlich der wichtigste Bereich, in dem wir uns aufhalten. Danach kommen noch ein paar Einstellungen, die sind aber nicht so relevant für den Einstieg. Genau. Kommen wir nochmal ganz nach vorne. Mediathek, iTunes. Nochmal. So. Das bringt schon mal die ersten Signale bei euch, glaube ich. Also hoffentlich. Mediathek iTunes, also wenn ihr eine sehr gut strukturierte Mediathek in iTunes habt, kommt euch das zugute, weil diese DJ Pro App auf dieselbe Mediathek zugreift, die ihr auch in iTunes eingespeichert habt. Das heißt, eure Wiedergabelisten tauchen hier genauso auf wie auch in iTunes. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wiedergabeliste, Zeile 148 von 1 Wiedergabelisten. English Hip-Hop, dort Verkäufe. Du befindest dich derzeit auf Tabelle um in diese Tab Musik. So. Ich bewege mich jetzt mit einem DJ-Controller durch meine Wiedergabelisten, indem ich einfach an ein Drehrädchen drehe. Der DJ-Controller ist ein Pioneer DDM 4000. Der ist sehr gut geeignet, um mit dieser App zu arbeiten, ist aber nicht der einzige, der möglich, der einem die Arbeit mit der App ermöglicht, sondern es ist für mich die beste Wahl gewesen. Der hat links und rechts jeweils einen Plattendreher. Ich muss mal hier. Ah, ich habe hier noch die Effekte an. Könnte ich ja auch mal ausmachen. So. Genau. Und man hat ganz viele Tasten, Drehregler, Fader und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt aber nicht eher drauf ein. Das ist, glaube ich, Stoff für einen weiteren Track. Genau, ich kann jetzt hier zum Beispiel oben in der Mitte den Drehregler betätigen und durch meine Wiedergabelisten navigieren. Käufe. Arabic Mix. Pangramast. Pangramix. Bollywood Songs. Deutsch Hip-Hop. DJ High Production. English Dance. English Hip-Hop. So, das Prinzip ist klar. English Hip-Hop klingt doch gut. Da wollen wir mal rein und dann muss ich einfach die Taste betätigen, mit der ich gerade durch die Dings navigiert habe, indem ich es gedreht habe. Wiedergabeliste, Zeile 1 von 152, so. Spalte 1 nur statt. In der Wiedergabeliste ist eine Tabelle. Wir wollen jetzt mit dieser Tabelle interagieren und auf die Zelle mit den Namen gehen. Also hier werden mir ganz viele Informationen über die Tracks angezeigt. Wiedergabelistrainer. Wiedergabeliste, Zeile 1 von 152, Spalte 2 Kappe. Spalte 1 nur Status. Schaltet Name, Amto PM, Radio Edit, Interpret, Christina Milian, Album, Black Flavor Club, Genre, R&B/Soul. So, das alles interessiert mich ja erstmal nicht, welches Genre das ist, weiß ich, weil es in der Wiedergabeliste ist, wie lange der Track ist, wer der Interpret ist, das interessiert mich erstmal nicht, mich interessiert erstmal der Name. Album, Interpret, Name, Amto PM, da bin ich jetzt. Und jetzt drehe ich einfach nur noch den Regler und bewege mich innerhalb meiner Wiedergabeliste English Hip-Hop. Baby Boy, Featuring, Shot 2, Bad Baby, Please Don't Cry. Boom, boom, boom. Basketball 15. Beautiful Featuring. Fuck because Ego High. Radio Blue Red Lines. Featuring Body. Boom, boom, po. Boom, boom, 03. Ja, also werden jetzt hunderte von Liedern erscheinen, aber wir nehmen einfach mal... Radio Edit. Baby Boy 2. Boom, boom, boom. Basketball 5. Beautiful Featuring. Because Ego High. Blue Red Lines. Body. Boom, boom, po. Boom, 0. Make it klar. Gustav Rümes. Kant heute Ostdown. F. Kant Düshob. Case of the X. Kann es. Changes, das ist doch ein schöner, alter Song. So, wir wollen uns das Lied jetzt aber nicht anhören, sondern es sollte nur zur Veranschaulichung dienen. Genau, ich wähle jetzt zum Beispiel dieses Lied aus, höre das, kann dann rüberwechseln zum rechten Deck. Und sagen, okay, ich möchte Déjà-vu ins rechte Deck laden. Während das Lied jetzt läuft, lade ich dieses Lied ins rechte Deck, was aber für euch nicht hörbar ist in der Regel, weil das über meinen Kopfhörer gesendet wird. Give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. I used to run bass like Womp, yeah. Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ganz schnell einen Punkt gesucht, wo ich das rübergewechselt habe. Genau, also zur Veranschaulichung, ich kann einfach ein Lied ins linke oder rechte Deck laden, es an den Master senden, indem ich den Crossfader an die richtige Position setze. Linke Position, Crossfader heißt, ihr hört nur das linke Signal. Rechte Position heißt, ihr hört nur das rechte Signal. Genau. Was ist jetzt so revolutionär an dieser App? Wieso lohnt sich dazu, einen Podcast zu machen? Also, es ist halt so, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mir alle Titelinformationen vorlesen zu lassen und nicht mehr auf ein geschlossenes System zugreifen kann, also zugreifen muss. Früher war es so, man hat CDs dabei gehabt, hat die CDs beschriftet, sie dann rausgesucht, in seinen CD-Player gesteckt, die richtige Stelle rausgesucht, den richtigen Titel meine ich rausgesucht und dann die richtige Marker gesetzt und dann wiedergegeben. Das kostet sehr viel Zeit. Ich habe es mit MP3-Sticks gemacht, also ich habe mit USB-Sticks gemacht, auf denen MP3-Files drauf gespeichert waren. Gleiches Prinzip, du hast 20 Ordner oder 30 Ordner mit jeweils zwei Unterordnern oder so und musst dich da dann zurechtfinden, dir dieses ganze Komplex merken, dass du schnell arbeiten kannst, aber so richtig schnell war man da nie. Und mit dieser Software ermöglicht es einem halt super schnell zu arbeiten, bestimmte Lieder sogar mit einer Suchfunktion zu suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Liedwunsch habe, wo ich jetzt nicht genau weiß, oh, ist das jetzt Hip-Hop, R&B oder was ist das jetzt genau, wo könnte das sein? Außerhalb Wiedergabe mache ich Folgendes. Ausgewählt leer. Feld für Suchtext. Suchtext. Du befindest dich derzeit auf Textfeld durchtippen, gibst du Text in dieses Feld ein. Genau. Ich gebe da jetzt mal Rihanna ein. Großes I. H-A-N-N-A. Rihanna. Ausgewählt. Suchen. Im Suchen. Name. S und M. Du befindest dich derzeit auf. Zelle. Rudeboy. Push up on. Gustav trägt Amo. Wildtux. The Foundlift. Wildtux. Da, featuring. Das Rihanna Lied. Und Zelle. Eigen Exklusiv Kompakt. Du befindest dich derzeit auf. Another one. Ja, ich hab's super schnell gefunden. Es hat 20 Sekunden gedauert. Dann hatte ich's drin. Was mache ich eigentlich, wenn ich ein Lied Wunsch habe von einem Gast, den ich nicht erfüllen kann, weil ich das Lied nicht habe. Ja, wenn ich Internet habe, kann ich Folgendes machen. Schalte ein leeres Auto, bits in, BPM, Zeit, Interpret, Rihanna, Rihanna. Wiedergabe-Collection. Reg, Kompa, ein, Ingrid, Nati, Wied, Nati, Media, Sym, Taste, schließen, Taste, Taste zum Minimieren. Ich fange wieder ganz vorne links an und gehe auf folgenden Punkt. Taste Vollbildmodus Symbolleiste. Mediathek. Mediathek. iTunes. Mediathek. iTunes ist ausgewählt. Aber was haben wir dann noch? In Mediathek. Spotify. Spotify. Auf Tastezelle. Ich drücke Spotify. Das heißt, ich kann mit einem Spotify Premium Account auf die gesamte Spotify Mediathek zugreifen und dies ebenfalls in meinen Mix implementieren, integrieren. Tabelle, vertikal, Bibliotheksquellen anzeigen. Das läuft genauso. Auf, Wiedergabeliste, ich habe hier meinen 100, Drehregler, mit dem ich durch die Wiedergabelisten navigieren kann, die ich angezeigt bekomme. Oder ich kann nach einzelnen Titeln suchen. Tabelle, Top 100, ausgewählt. Du befindest Featurette. New Releases. New Releases. Zum Beispiel diese Wiedergabeliste klingt doch interessant. Da gehen wir mal rein. Wiedergabeliste, Zeile 1 von 100 in Wiedergabeliste. Name, Despacito, Remix. Despacito. Auf Text, I'm the one. I'm the one. Das Lied kenne ich gar nicht. Was ist denn das für ein Lied? Dieser Tabelle zu wechseln, drücke Control, Wahl und dann die Abwärts. Ja, diesen Song habe ich jetzt nicht in meiner Wiedergabeliste gehabt. So, das Prinzip ist klar geworden. Spotify kann ich auswählen. Außerhalb Wiedergabe leer. Was habe ich noch? Mediathek. Du befindest dich in Mediathek. In Mediathek. Videos. Videos. Du befindest dich Verlauf. Verlauf. Du befindest dich mein Mac. Mein Mac. Du befindest dich derzeit. Habe ich jetzt zum Beispiel meine Mediathek auf einer Festplatte und nicht auf dem Rechner, kann ich damit den Rechner durchsuchen, also auf meine Festplatte zugreifen. Also ich muss nicht meine Festplatte, wenn es ein Arbeitsrechner zum Beispiel ist, mit meinen ganzen Titeln vollmüllen. Aber darauf gehe ich später ein. Jetzt würde ich sagen, genug geredet. Ich mische noch mal ein bisschen Musik für euch und verabschiede mich dann an der Stelle. Ein großes Dankeschön noch mal an Erdin von Blind Life. Es hat mir Spaß gemacht, diesen Gastbeitrag zu bringen und euch ein bisschen das Digital DJing zu erklären. Mir selber war es eine sehr große Freude und eine sehr große Bereicherung, diesen Zugang zu haben. Andere Programme, die für DJs ausgelegt sind, sind leider nicht zugänglich für Blinde. Das ist wirklich das einzige Programm, was für Blinde zugänglich gemacht wird in diesem Bereich. Kleiner Wermutstropfen. Es ist eine Mac-only-Software, also die gibt es ausschließlich für den Mac und für iOS und kostet rund 55 Euro. Der Preis ist sowas von angemessen, das ist unglaublich, was die alles kann. Und genau, so sieht das aus. Dann würde ich sagen, schaue ich mal hier, was ich hier noch für Musik machen kann. Und vorher könnt ihr euch ein bisschen noch dieses Lied anhören, bevor das nächste kommt. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Resistant game. Si è veci potà pur shumë të dua s'të gënjej kur the. अभी तो पार्टी शुरू हुई है।